Kontext 21. Dealer-Paranoia und Rassismus. Eine Sendung von Markus Pinter und Robert Zöchling. Am 15. Dezember des vergangenen Jahres organisierte Kontext 21 gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt Wien eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel Dealer-Paranoia. Dies geschah aus aktuellem Anlass. Im Herbst 1999 starb ein nigerianischer Asylwerber bei seiner Abschiebung während des Fluges nach Sofia. Bald darauf fanden zwei Großrazzien gegen angebliche afrikanische Drogendealer statt. Diese Razzien liefen unter den Codenamen Operation Spring 1 und 2. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee zu dieser Veranstaltung, um die Zusammenhänge von Rassismus, Drogen und dem Diskurs über organisierte Kriminalität öffentlich zu diskutieren. Für diese Sendung haben wir uns auf die Vorträge von Lars Quartfasel und Christoph Däuber von der Gruppe Ratio Rausch Revolution aus Hamburg und deren Ausführungen zu den Zusammenhängen von drogenpolitischen Maßnahmen des Staates, Rassismus und Dealerhetze konzentriert. Sebastian Scherer, Professor und Leiter des Kriminologischen Institutes der Universität Hamburg, sagte einmal den schönen und knappen Satz: Dealer verrichten eine gesellschaftlich notwendige Arbeit und sind politische Gefangene. Mit diesem überaus unkonventionellen Zitat begann Lars Quartfasel seinen Vortrag und sorgte damit gleich zu Beginn für Provokation und Überraschung. Um dieses Statement von Professor Scherer begründen zu können, bietet Lars Quartfasel einen kurzen historischen Abriss über Drogengebrauch, Drogenpolitik und Drogenverbote. Um die Argumentation zu verstehen, sind eben ein paar Essentials notwendig. Zum Beispiel die, dass es keinerlei guten und keinerlei schlechten Grund gibt, Drogen, und zwar egal welche Drogen, zu verbieten. Ganz kurz und knapp, dass es diese Drogenverbote gibt, ist eben auch keine Selbstverständlichkeit, wie das eben heute scheint, wo jeder sagt, Drogen im Supermarkt, wo würde das denn hinführen? Bis zu Beginn dieses Jahrhunderts ging das, auch wenn es keine Supermärkte gab, und es führte auch nirgendwo hin in Chaos. Und erst Drogen hat schon immer gegeben, das Drogenproblem gibt es eben erst seit, nicht mal 100 Jahren. Jedenfalls ein Drogenproblem mit den Drogen, die heute dafür verantwortlich gemacht werden. Also vor allen Dingen Opiate, Heroin, Morphium und so weiter. Seitdem eben diese Opiate entwickelt wurden, das heißt vor allen Dingen ihre Wirkstoffe identifiziert wurden aus dem Opium heraus, und sich der Gebrauch aufgeteilt hat in einen medizinischen und einen hedonistischen Gebrauch, das heißt zu reinen Genusszwecken, was vorher eben lange Zeit immer eins war. So, seit es eben diese Trennung gibt, gibt es eben auch eine scharfe Kontrolle dieses hedonistischen Gebrauchs, des Gebrauchs zu Genusszwecken. Und erst damit, dass es diese Kontrolle gibt, gibt es auch die Junkies. Was vorher eben Ärzte, Apotheker, Soldaten waren, die vor allen Dingen mit Opiaten in Kontakt kamen, die das eben konsumiert haben und damit auch nicht weiter auffielen, denen aus dieser Konsumentengruppe, die auch gar nicht auffallen mussten, weil Heroin in Reinform und korrekt dosiert keinerlei, aber auch wirklich keinerlei körperliche Schäden anrichtet. Einfach deswegen, weil es einem den körpereigenen Endomorphinen gleicht. Erst als das Drogenverbot in Kraft trat und die legalen Bezugsquellen von Heroin, Morphium und so weiter abgeschnitten waren, kam es eben zu der Produktion von Menschen, die man eben heute an Bahnhöfen besichtigen kann, als lebendige Symbole dafür, wo es hinführt, wenn man dem Staat nicht gehorcht und den Rausch vor die Arbeit setzt. Das hat zu tun mit, das werden viele von euch auch kennen, mit den notwendig steigenden Schwarzmarktpreisen durch die vielen ZwischenhändlerInnen, durch die Risikozulage für HändlerInnen. Es hat zu tun damit, dass auf dem Markt eben kein reines Heroin gehandelt wird, sondern zwischen 1% und 20% anteiliges Heroin, der Rest ungefährliche Streckstoffe, zumeist ungefährliche Streckstoffe, sodass man eben nicht korrekt dosieren kann. Es hat damit zu tun, dass die Leute eben Psychopharmaka zur Wirkungsunterstützung konsumieren und damit unberechenbare Drogencocktails schlucken. Und es hat eben mit der Verfolgung zu tun, die Leute marginalisiert, von anderen Lebenszugängen abschließt, sie auf ihre Drogenszene zurückwirft, sie eben in Schwarzmarktpreise treibt, wo die Entscheidung irgendwann im Extremfall sein kann, kein vernünftiges Essen, keine vernünftige Wohnung, um sich die Droge eben leisten zu können. Vielleicht fundamentaler aber noch, ist es sowieso ein Unding, dass der bürgerliche Staat Drogen verbietet, denn das ist nicht irgendein Verbot und irgendein Gesetz, sondern eins, was selbst mit liberalen Rechtsgrundsätzen bricht. Denn was das bürgerliche Subjekt mit sich und seinem Geld macht, welche Waren es dafür kauft, das gehört ja eigentlich gerade nicht in das, was von Rechtsstaatlichkeit geregelt wird. Im Gegenteil, das ist ja gerade die Freiheit, die dem Bürger ermöglicht werden soll. Nur bei der einen Ware Drogen, da gibt es eben plötzlich ein moralisches Stigma über die KonsumentInnen und die Exekution von Moral im Gesetz, die nach liberaler Rechtstheorie ja gerade getrennt werden sollte. Es ist eben auch kein Zufall, dass diese Drogengesetzgebung weltweit in den 20er, 30er Jahren in Kraft trat, als auch weltweit in den entwickelten kapitalistischen Staaten eine Autoritarisierungswelle zu sehen war, wo autoritäre Staatlichkeit aufräumte mit liberalen Hemmnissen, wo also statt irgendwie das von den bürgerlichen Subjekten erwartet wurde, dass sie sich halt an die Gesetze halten und fertig ist, auf Leib und Seele zurückgegriffen wurde, staatlicher Zugriff genommen wurde auf, naja, eben Dinge wie Konsumverhalten, die Art und Weise, wie sie eben mit ihrer Leiblichkeit, ihrer Körperlichkeit umgehen, das heißt eben nicht nur abstrakter Gehorsam, sondern ja, mit Leib und Seele Staatsbürger sein eingefordert war. Noch aber wurden eben mit dem Beginn der Drogengesetzgebung in den 20er und 30er Jahre die KonsumentInnen als zwar Kriminelle, aber eben als Subjekte angesehen. Als welche, die draußen standen, wie zum Beispiel in der Hetze gegen chinesische ImmigrantInnen in den USA, die angeblich allesamt OpiumraucherInnen waren, oder die Schwarzen, die allesamt KifferInnen waren und dann die weißen Töchter vergewaltigen. Oder eben drinnen standen, aber irgendwie sich halt durch Konsum der Droge zu trägen orientalen Machten, wie die bundesdeutsche Gesundheitsministerin Käthe Strobel 1972 sagte. Aber wie gesagt, ihm wurde ein Wille zugeschrieben, nämlich der Wille, anders zu sein, der Wille, eben mit Moral zu brechen, mit der herrschenden hegemonialen Moral. Während man seit den 80er Jahren, zumindest in Deutschland, und ich denke in Österreich wird das nicht anders sein, schließlich ist Deutschland in vielerlei Hinsicht Schrittmacher der europäischen Drogenpolitik, während man also in Deutschland in den 80er Jahren eine Verschiebung im Diskurs und auch in der Gesetzgebung feststellen kann. KonsumentInnen von Drogen werden weniger als mit Willen begabte Subjekte gesehen, denen man eben ihren Willen auszutreiben hat, sondern als Kranke, die gar nicht anders können, als Suchtkranke. Und dementsprechend verändert sich die gesellschaftliche Repression, der Zugriff des Staates auf die bösen BürgerInnen. Sie werden eben als Opfer nicht mehr verknastet, sondern, seit 1982 heißt das in Deutschland Therapie statt Strafe, man kann es auch lesen als Therapie als Strafe. Also wer sich einer menschenunwürdigen Entzugsbehandlung in den üblichen Clean-Therapien unterzieht, muss nicht in Knast. Weitergehend, und das vor allen Dingen eben von links eingefordert, von Sozis und Grünen, Methadonprogramme, wo die Menschen eben ihr einerseits Leben retten helfen, andererseits aber ihr Genussmittel durch ein Medikament ersetzt wird. Das Genussmittel Heroin durch das Medikament Methadon, was eben nicht kicken soll. Sie dürfen es auch nicht spritzen, sondern müssen es trinken. Gibt keinen Kick. Wo die Kontrolle über die KonsumentInnen auch totaler ist, denn die müssen jeden Tag zum Arzt antanzen, ihr Methadon nehmen, werden gestufte Repressionsmaßnahmen für Menschen, die trotzdem weiter Heroin konsumieren, denen wird das Methadon gekürzt oder solche Geschichten. Parallel dazu konnten sich die Bürger anfangen, in den Junkies nicht mehr das andere zu sehen, also die, die das andere Leben wählten, sondern sich selbst, krank wie sie, unmündig wie sie. Und das zeigt sich spätestens in der Inflationierung von Suchtbegriffen. Es gibt Listen der 100 Süchte und es gibt Selbsthilfegruppen inzwischen in Deutschland für Überraschungseisüchtige. Das heißt, und in der flächendeckenden Einführung von Suchtprävention, nämlich mit der Vorstellung, im Prinzip ist jedes Kindergartenkind schon ein potenzieller Junkie und man muss früh ansetzen, liebkuscheln, und was auch und Kompetenzen vermitteln, damit die später nicht auf der Straße enden. In diesem Diskurs zeigt sich, dass die Bürger schon längst davon Abstand genommen haben, sich als eben mit Willen und Autonomie begabte Subjekte zu sehen, sondern sich ganz freuen, wenn der Staat dafür sorgt, dass die Versuchung der Droge, die sie scheinbar nicht mehr selbstständig abwehren können, also diese Abwehr, wenn der Staat die in die Hand nimmt. Und insofern gilt dem Junkie eben nicht mehr Hass, sondern Mitleid und ein bisschen die Genugtuung, dass man selbst wenigstens nicht auf der Bahnhofstoilette endet. Hass ist aber nicht verschwunden, sondern er gilt auch ganz folgerichtig den Dealern, die eben weiterhin mit Willen begabten Subjekte, die früher niemanden interessiert haben. Also es gab immer Riesenhetzkampagnen gegen das, was Drogen tun. Jeder wusste Bescheid, was Drogen tun, aber heute weiß jeder Bescheid, was Dealer tun. Und das ist ja umso überraschender, weil das, worüber die Bürger angeblich immer so Angst haben, die organisierte Kriminalität, sowieso außerhalb jeder Erfahrung steht und gerade deshalb so gefährlich sein soll. Niemand der Bürger war schon mal beim Treffen des Medellin-Kartells beziehungsweise seiner Dependancen in Österreich, Deutschland oder sonst wo. Niemand hat sie gesehen, diese Großdealer, und das macht sie gefährlich. Und die Kleinen, naja, also eben die Schwarzafrikaner, die sichtbar gemachten, die angeblich alle Dealer sein sollen, die dürften ja eigentlich auch niemanden stören, so schüchtern, wie sie an Straßenecken stehen und höchstens mal zischen, hey, brauchst du was? Im Gegensatz zu den ganzen marktschreierischen Verkäufern von legalen Waren. In dem Ressentiment gegen Dealer steckt, anders als in dem Ressentiment gegen Junkies, kein Gran Erfahrung mehr, sondern nur Projektion. Lars Quarzfasel bricht also eindeutig mit den gängigen Vorstellungen von angeblich mächtigen Drogenkartellen. Betroffene der rassistischen Hetze sind vornehmlich Straßendealer, die sich aufgrund der rigiden Drogenpolitik und der dadurch teuren Preise den Eigengebrauch finanzieren. Besonders im Blickpunkt stehen die afrikanischen Drogendealer. Sie seien aufgrund ihrer nicht weißen Hautfarbe, so wollen es die rassistischen Hetzerinnen weismachen, nicht nur per se Mitglieder von Drogenringen, sondern auch selbst drogensüchtig und damit eine Gefahr für den Staat und die Bevölkerung. Christoph Täuber fasst am Beginn seines Vortrages rassistische Ressentiments in der Hetze gegen Dealerinnen zusammen. Vielleicht ist es ganz gut, sich erstmal auf den Titel des Vortrags zu beziehen, der ja sprachlich ein bisschen holprig ist, weil was soll das sein? Ein rassistisches und ein antisemitisches Ressentiment gegen Drogen. Gegen Dealerinnen, das ist okay. Das sind Menschen, die können rassistisch oder antisemitisch stigmatisiert werden. Aber gegen Drogen geht das erstmal nicht. Dass es ganz allgemein Ressentiments gegen Drogen gibt, das ist wiederum nur schwer zu bezweifeln. Wer kennt sie nicht? Die Geschichten vom gleichzeitig todbringenden wie glücklich machenden Stoff, die zum Besten zu geben, Bürgers autoritäre Söhne und Töchter schon beim kleinsten äußeren Anstoß sich gezwungen sehen. Kennen auch alle. Sobald irgendwie am Familientisch, bei der Hochzeit oder sonst wo von Drogen gesprochen wird, wissen alle, was zu sagen. Dass die als unmittelbare erscheinende Abscheu, dieser von keiner Reflexion gekennzeichnete Reflex des bürgerlichen Individuums auf das Genussversprechen der Droge, der Form nach den Reaktionen gleicht, die auch Schwarzen gegenüber an den Tag gelegt werden, ist kein Zufall. Das Ressentiment gegen Dealerinnen und diejenige, die vermeintlich welche sein sollen, ist von demjenigen gegen die Ware der Dealerinnen, die Drogen, nicht zu trennen. Trotzdem möchte ich erstmal der begrifflichen Schärfe wegen trennen, was letztendlich zusammenzudenken ist. Ich werde daher erst einmal zwischen einem rassistischen und einem antisemitischen Anteil an der Dealerhetze trennen. Dass die Verfolgung und Verhaftung Schwarzer, in Hamburg ist auch das Verteilen von Platzverweisen, beliebte staatliche Praxis, mit dem Vorwurf der Dealerei rassistisch motiviert ist schwer zu leugnen. Zu eindeutig fallen Beobachtungen wie beispielsweise diejenigen des Bremer Antirassismusbüros, Arab heißen die, aus, die Mitte der 90er Jahre aufgedeckt haben, dass die Bremer Polizei als Dealer beschuldigten Personen Brechmittel zwangsverabreichte. Erbrochen werden sollten verschluckte Heroin- und Kokskügelchen. Eine Praxis, die nahezu ausschließlich bei Schwarzen angewandt wurde. Gefunden wurde selten etwas. Ich nehme an, hier gibt es wahrscheinlich ähnliche Vorschläge, also das wird sich alles im selben Rahmen bewegen. Aber auch die Bürger ohne Uniform pflegen in solchen Fragen genau Bescheid zu wissen. Kaum war die Hamburger Drogenszene aufgrund massenhafter Vertreibung in ein anderes Stadtviertel gewandert, fühlten sich die Bewohnerinnen des neuen Viertels in ihrem eigenen Park nicht mehr wohl. Überall nur Dealer war die Prognose. Gemeint waren diejenigen Schwarzen, die den Park wie viele andere seit Jahren zur Freizeitgestaltung nutzten. Also es waren nicht mal neue Leute, das ist halt ein bisschen das Verwunderliche. Also die Drogenszene ist wirklich umgezogen. Es gab damals, die waren um den Hauptbahnhof rum und im Viertel um den Hauptbahnhof und da gab es Vertreibungen durch Geschäftsleute, die da vor ihren Geschäften niemanden haben wollten und solche Sachen. Worin der Rassismus, der sich hier äußert, besteht, möchte ich allerdings noch für einige Zeit offen lassen. Liegt er vielleicht in einer Art üble Nachrede, ist also die Beschuldigung als Dealer den Rassistinnen nur Mittel zum Zweck, Menschen mit schwarzer Hautfarbe drangsalieren, quälen und abschieben zu können? Täte es vielleicht der Vorwurf des Scheckkartenbetrugs genauso? Ist die gesellschaftliche Verachtung der Tätigkeit des Drogenverkaufs eine ihrer rassistischen Indienstnahme, völlig äußerliche Zufälligkeit? Reicht also der antirassistischen Kritik der publizistische wie juristische Nachweis, dass es sich mitnichten bei allen Schwarzen und Dealerinnen handelt? Oder ist das Pferd eher von der anderen Seite her aufzuzäumen? Ist es vielleicht eher so, dass sich Dealer-Paranoia und Rassismus aus den gleichen allgemeineren Quellen speisen. Die These, die ich dazu vertreten möchte, ist diejenige, dass zur Verteidigung der einzelnen Betroffenen dieser Nachweis der Unwahrheit der Zuschreibung selbstverständlich erst einmal der einzig mögliche Weg ist, sich zu verteidigen. Allerdings, das ist dann die These, und die hängt dann mit der Frage nach dem Antisemitismus im Stereotyp zusammen, allerdings würde ich auch gleichzeitig sagen, dass die Summe der Widerlegungen, also angenommen, das gelänge für alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit beschuldigt sind oder auch die juristisch beschuldigt sind, dass die Summe der Widerlegungen niemals an den allgemeinen Grund der Dealer-Paranoia herankommen. Mal ganz davon abgesehen, dass aus drogenpolitischen Gründen, dass uns diese Frage nach schuldig oder unschuldig im Sinne der Drogenverbote letztendlich auch nicht kümmern sollte. So, aber wieder zurück zu den Fragen. Gegen eine rationale Zweck-Mittel-Abwägung spricht sicherlich die Art und Weise, in der der Vorwurf hervorgebracht wird. Irgendwie ist es schwer vorstellbar, dass nicht nur einzelne Rassistinnen, sondern deren Mehrzahl kaum das S aus ihnen herausgesprochen hat, in ihrem xenophoben Wahn innehalten und sich einen Vorwurf ausdenken, der nicht nur in der Kronenzeitung, sondern auch bei den Leserinnen der Frankfurter Rundschau ankommt. Zugespitzt stellt sich diese Frage auch bei den Bremer Polizisten, die zum Brechen reizen. Der Vorwurf des Scheckbetrugs ist sicherlich kein guter Vorwand, um Schwarze mit Brechmittel zu quälen. Aber wofür spricht das? Für eine besonders geschickte Wahl des Vorwurfs oder dafür, dass erst der Vorwurf des Dealens zusammen mit der Hautfarbe der Beschuldigten den Blick auf den Psychohaushalt der Täter erhält? Christoph Teubers weitere Ausführungen, in denen er Parallelen und Unterschiede der rassistischen Dealerhetze zum Antisemitismus beschreibt, bringen wir in der nächsten Sendung. Diese Sendung gestalteten Markus Pinter und Robert Zöchling. Die Musik stammte von dem Saxophonquartett Mellow X. Das Stück Hommage to King Crimson ist auf der CD In Futura Minima zu finden. Ein Text von Danny Jung zum Thema Dealer-Paranoia, staatliche Repression und der Hass des Mobs ist in Heft 4 bis 5 1999 von Kontext 21 veröffentlicht und auch in der Internetausgabe unseres Mediums verfügbar. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.